Die Delegation der Obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea unter Leitung von deren Vorsitzendem Choi Tae-bok traf am 19. Februar in der iranischen Hauptstadt Teheran ein, um der Islamischen Republik Iran einen offiziellen Besuch abzustatten und an der 6. Internationalen Konferenz für die Unterstützung des palästinensischen Volkes in diesem Land teilzunehmen.